Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Ausgabe Freitagnacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema heute Nacht, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Erster Anrufer heute Nacht, erste Anruferin, das ist die Anke. Anke ist 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Anke. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe mich in meinen Vorgesetzten verliebt. Anke, jetzt muss ich mal einen Hinweis an meine Regie geben. Ich höre auf meinem Kopfhörer Geräusche, als würde irgendjemand irgendwo was aufräumen. Können wir das vielleicht mal rausnehmen? Besser? Jetzt ist es weg. Jetzt bist du ganz klar da. Das ist ja schön. Sag's nochmal von Anfang an, Anke. Ich habe mich in meinen Vorgesetzten verliebt. Du hast dich in deinen Vorgesetzten verliebt. Was ist denn dein Vorgesetzter? Wo arbeitest du denn? Was ist das für eine Firma? Oder ist es ein Arzt? Oder? Nee, es ist ein kleiner Restaurantbetrieb. Mhm. Kleine Gaststätte. Und ja, da habe ich mich, ja, wie soll ich sagen, in meinen Vorgesetzten verliebt. Ja, so hast du es gesagt. Ja. Seit wann denn? Seit Anfang August. Mhm. Wie alt ist denn der Vorgesetzte? Anfang 30. Ist ja noch ein gutes Alter, ne? Ja, ich dachte, der Herr wäre schon ein bisschen älter, aber Anfang 30 ist ja noch ganz gut. Weiß denn der glücklich, in Anführungszeichen, oder auch nicht, davon? Ja, ich würde vielleicht nicht sagen, er weiß davon. Ich würde sagen, er ahnt es. Mhm. Das denke ich schon, auf jeden Fall. Also so die. Warum meinst du, dass er es ahnt? Weil du mit den Wimpern klimperst. Ja. Ja? Ja. Doch. Wie lange arbeitest du schon da? Seit August. Auch seit August. Ach so, du hast angefangen zu arbeiten und schon hat's geknallt. Na, nicht sofort, vielleicht ein, zwei Wochen später. Ja? Ja, doch. Mhm. Warum hast du dich in ihn verliebt, wenn ich mal so profan fragen darf? Das ist eine super Frage. Na klar. was soll ich jetzt sagen? Es war kein anderer da? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe da halt angefangen und ja, ich kann es nicht sagen. Es war so die Art und Weise, wie ich das sonst von Vorgesetzten irgendwie nicht so kannte bisher. Das war halt nur einfach, ja, und ich bin dein Vorgesetzter und du machst jetzt dies und dies und jenes. Und er war halt so, ja, und wie kann ich dir noch helfen? Und hat sich halt viel auch um mich gekümmert, gerade so in der Anfangszeit. Und er gefällt dir auch als Mann? Ja. Ja. Ja. Bist du Kellnerin dort? Ja. Und er ist er eigentlich der Inhaber oder ist er der Geschäftsführer? Er ist der Inhaber. Er ist der Inhaber. Ist er denn verheiratet oder ist er liiert? Er ist in festen Händen. Ich kenne sie. Achso, die Frau von ihm arbeitet auch mit in dem. Ja, das macht das ganz aber sehr kompliziert. Ja, ich weiß. Er hat von sich aus aber keinerlei Anstalten unternommen, in irgendeiner Weise dir etwas zurückzusignalisieren. Das würde ich nicht so sagen. Doch, das denke ich schon. Ich meine, man kann natürlich auch immer sagen, man bildet sich das ein. Gerade in so einer Situation sieht man ja immer Sachen, die gar nicht passiert sind oder die vielleicht anders rüberkommen sollten eigentlich. Aber man neigt zur kolossalen Überreaktion und Überinterpretation, wenn man verknallt ist. Ne? Richtig, genau so ist es. Ach Anke, was machen wir denn mit dir? Das ist keine gute Situation. Du bist frisch irgendwo eingestellt, du hast dich in den Chef verknallt, der auch noch verheiratet ist und die Frau vom Chef arbeitet auch noch in dem Betrieb. Das klingt doch alles als nach sehr großer Komplikation. Ja, wenn das so einfach wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht angerufen. Muss es denn der sein? Es gibt doch so viele andere nette Anfang 30-Jährige. Wenn ich einen Spruch gar nicht hören kann, dann ist es wahrscheinlich der. Ja gut, aber jetzt im Ernst. Es ist natürlich sehr kompliziert. Ne? Du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis, du bist die Angestellte von ihm, er ist wirklich in einer festen Beziehung und da jetzt so reinzufunken, ist, finde ich, schon sehr schwierig. Und wenn du dich nur zurückhalten kannst, Mensch, halt dich doch zurück. Man kann sowas ja im Anfangsstadium auch forcieren oder man kann es auch reduzieren. Ne, man kann sich in dem Gefühl gehen lassen und es noch hochpushen innerlich oder man kann es runterdrücken. Ja, das ist richtig. Aber und vor allen Dingen, wenn nichts konkret, jetzt ganz im Ernst, wenn nichts so richtig Konkretes von ihm kommt, sondern nur so vielleicht so von dir irgendwelche verschwommenen Interpretationen vorliegen. Na mal ernsthaft, was wäre denn was richtig Konkretes für dich? Naja, wenn er richtig mit dir flirtet, wenn er dich zum Essen einlädt oder wenn er dich privat anrufen würde, irgend sowas. Tut er alles nicht. Nein, ich arbeite erst seit August da. Also er hat mich nicht weder zum Essen eingeladen und er hat auch nicht, weiß ich nicht was. Mhm. Aber ich denke, das, was da so abläuft, hat schon was mit Flirten zu tun. Also das behaupte ich jetzt einfach mal schon. Tja. Also ich würde an deiner Stelle wirklich einen Gang runterschrauben erstmal und abwarten und vor allen Dingen, wenn, dann ihn kommen lassen. Ich finde, dass auch da sehr von ihm erstmal die Initiative ausgehen müsste. Das Problem ist ja auch... Oder du musst es ganz offensiv machen und aber dann auch einkalkulieren, dass du deinen Job los wirst. Vielleicht sogar noch besser, um das Ganze zu entknäulen. Ja, ich sage mal, wenn ich es ihm sagen würde, würde ich vielleicht gar nicht mal unbedingt meinen Job loswerden. Nehmen wir jetzt mal so ganz blöd an, ich würde es ihm sagen und er würde vielleicht auch noch darauf eingehen, ich würde da gar nicht mehr arbeiten können oder wollen. Wenn ich da ständig seine Frau dann... Gut, also man kann natürlich Liebe nicht Einhalt gebieten. Ich weiß ja nicht, wie stark es in dir schon entflammt ist. Dann musst du irgendwann die ganz klare Tour fahren, dass du es ihm ins Gesicht sagst und auch das damit verbindest, unter den Umständen kann ich eigentlich auch nicht mehr hier arbeiten. Wenn sie oder du auch etwas für mich empfindest, müssen wir das privat regeln, aber ich will auf jeden Fall aus diesem Arbeitsverhältnis heraus. Ne? Das wäre dann die offensive Methode. Aber ich würde an der Stelle wirklich, da es noch so frisch ist, erstmal ein bisschen abwarten noch. Anke, mehr weiß ich nicht zu sagen. Die Hormone gehen durch mit Anke. Ja, ne? Ich höre es schon in der Stimme. Ja. Warte erstmal ein bisschen ab. Jetzt ganz im Ernst nochmal. Warte ein bisschen ab. Ja. Und wenn du es überhaupt nicht mehr aushalten kannst, dann sag es ihm. Und dann wirst du sehen, wie er darauf reagiert. Ja, das Ding ist auch, glaube ich, gar nicht, dass ich Angst davor habe, wie er darauf reagiert. Ich könnte mir nur so vorstellen, dass man dann so an seiner Stelle jetzt, dass er dann so abends auf der Couch sitzt und so mit seiner Frau und dann so zu ihr sagt, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Ja, damit musst du dann leben. Wenn du so etwas schon forcierst und in die Welt setzt, musst du mit all diesen Reaktionen halt auch rechnen und leben. Anke, toi toi toi, wie auch immer du das jetzt machst alles. Ja, ich gebe mir Mühe. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, tschüss. Meine Lieben, meine Telefonnummer 0800, ich kann hier nicht trennen. Hinweis an meine Regie. Aha. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist Florian. Florian ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Florian. Dein Thema. Ja. Mein Thema, ich kann in Träumen die Zukunft vorhersagen. Ist das schon mehrfach passiert? Ja, schon eine ganze Reihe oft passiert. Allerdings ist es nicht immer so, dass dann auch wirklich das, was ich träume, hundertprozentig auch wirklich eintritt. Also das ist nicht immer so bei jedem Traum. Ja, erzähl doch mal von den Träumen, die wirklich hundertprozentig eingetroffen sind dann. Ja, das war... Eines der schlimmsten Ereignisse, die ich geträumt habe, war das schwere Erdbeben 1995 in Kobe in Japan. Das hast du vorher geträumt? Ja, 7 Wochen vorher. 7 Wochen vorher? Ja. Was hast du, wie und was hast du da genau geträumt? Ja, ich stand in Japan, obwohl ich da noch nie war, und stand an einem Zebrastreifen und auf einmal ging das Erdbeben los. Alle Leute rannten weg und Autos hielten an und Häuser stürzten ein, also Teile von den Häusern, und Fensterscheiben zerbrachen und so. Aber mir konnte selber nie was passieren. Ich stand da nur und hab das mit angesehen, als ob ich wie ein Geist da war. Das hast du 7 Wochen vorher geträumt. Ja. Und dann kam es durchs Fernsehen, durch die Nachrichten, 7 Wochen ja. später. Und da habe ich dann auch Bilder wiedererkannt aus meinem Traum in den Nachrichten. Du hast es genau so geträumt, wie du es hinterher in Nachrichten gesehen hast? Teile von den Bildern. Also ich habe ja das ganze Erdbeben mitgeträumt, das war ja in den Nachrichten ja nicht möglich, das mitzusenden. Hm. Ich habe dann aber teilweise dann Bilder wiedererkannt in den Nachrichten, die ich dann auch geträumt habe. Hm. Gibt es noch andere Beispiele, auch aus dem persönlichen Bereich? Ja, das waren dann aber bis jetzt noch keine schlimmen Sachen, sondern mehr so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich meiner Schwester Geburtstagsgeschenk kaufe und das hatte sie dann schon von jemand anders geschenkt bekommen oder sowas. Das waren nur Kleinigkeiten. Na, immerhin, auch schon sehr kurios und vielleicht auch ein bisschen gruselig, ne? Man auch. Ja. Wie lange geht das jetzt schon so? Wie viele Jahre? Ja, so das kurz bevor das mit den Erdbeben war, kurz davor hatte ich schon so 2-3 Träume. Das heißt, das fing mit 12, 13 fing das schon an. Ja. Mhm. Ja. wo ich mich jetzt zurückerinnern kann zumindest. Und das andere, das war jetzt der größte Fall mit dem Erdbeben, sonst sind es eher Kleinigkeiten. Auch harmlose Sachen. Ja, bis letzten Freitag, das ist zwar jetzt noch nicht eingetreten, aber da hatte ich geträumt, dass ich mit meiner Freundin auf der Landstraße Auto gefahren bin. Und es hatte stark geregnet, war abends, spät abends. Und kurz vor uns sind Kinder auf die Straße gerannt und die haben wir überfahren. Und das war immer, wenn es so ein Traum ist, der auch eintritt, empfinde ich den Traum als sehr real. Weiß nicht, kann man schlecht erklären, aber der ist etwas anders als die anderen Träume, trotz dass er dann nicht 100%... Und dieser Traum, von dem du gerade gesprochen hast, der war sehr real. Ja, leider. Und du hast jetzt die Sorge, dass das passieren könnte. Ja. Ist das so schlimm schon bei dir, dass du Angst hast, ins Bett zu gehen? Teilweise schon, wenn ich so einen schlimmen Traum hatte, ja, aber wenn ich dann im Bett liege, denke ich das zwar schon dran, aber ich schlafe dann früher später trotzdem mehr ein. Ich hatte schon vielleicht 2-3 Mal, ich weiß es gar nicht, in dieser Sendung Anrufer, die solche Sachen auch erzählt haben. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ja. Wo man, glaube ich, überhaupt gar nichts machen kann. Diese Anrufer waren dieser Sache, wie immer man das benennen mag, völlig ausgesetzt und ausgeliefert. Ja. Und da war das so. Einige erzählten, dass sie Angst haben, schlafen zu gehen, um nicht irgendwas wieder zu träumen, was ganz schlimm irgendwie dann auf das Leben sich auswirken könnte. Ja. Ich weiß nicht, ist auch sicherlich schwer zu glauben jetzt, wenn man das selbst nicht hat. Ich habe eine Bekannte, der geht das auch so. Deswegen, ich bin da gar nicht so skeptisch. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ja. Das kann man nach hinlänglichen naturwissenschaftlichen Kriterien vielleicht nicht oder noch nicht erklären, aber ich bin davon überzeugt, dass es sowas gibt. Jetzt hast du diesen schlimmen Traum gehabt, von dem du gerade erzählt hast. Resultiert da jetzt irgendetwas raus, dass du kein Auto mehr fährst oder hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen? Ich selbst habe ja noch kein Auto, meine Freundin aber, und die hat auch einen schwarzen Audi und ich weiß noch ganz genau, dass es auch in einem schwarzen Audi alles passiert ist und so. Und wie gesagt, bis zu 8 Wochen kann das dauern, bis der Traum eintritt. Und meine Freundin wohnt etwas weiter weg von mir und wir treffen uns jetzt erst Weihnachten wieder. Und das wäre genau dann der Zeitpunkt. Von den Wochen her. Ist das jetzt so gravierend, dass du sagst, wenn ich meine Freundin treffe, werde ich mit ihr kein Auto fahren, aus Angst, dass so etwas passieren könnte? Ich werde es versuchen zu vermeiden, ja. Was sagt deine Freundin denn dazu? Nimmt die das ernst? Mit der habe ich darüber noch nicht gesprochen. Ich habe bis jetzt noch mit keinem darüber gesprochen. Überhaupt über dieses ganze Phänomen hast du noch mit keinem geredet? Nein. Auch nicht, dass du Japan vorher gesagt hast? Mit einem Kumpel habe ich da mal kurz drüber geredet, aber nicht richtig und auch nicht über die schlimmen Sachen, nur so über Kleinigkeiten. Warum nicht? Ja. Weil du Angst hast, die nehmen dich nicht ernst, die Leute? Richtig, ja. Und wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Noch nicht so lange, 2 Monate. Ach so. Willst du es ihr denn erzählen? Ja, ich weiß nicht, da sie jetzt ja bei diesem Traum damit bei war, bin ich an überlegen, ob ich das vielleicht tun sollte. Ich würde es tun, Florian, auf jeden Fall. Ich würde ihr auch alles erzählen, so wie du es ihr gerade auch erzählt hast. Vor allen Dingen kann sie dann dein Verhalten auch besser verstehen, wenn du dich beispielsweise um die Weihnachtszeit herum windest, mit ihr Auto zu fahren. Und wenn du ihr das richtig erzählst, kann sie es verstehen. Wenn du es nicht erzählst, wird sie sich wundern, was mit dir los ist. Das stimmt, ja. Ich habe es mir schon überlegt, aber ich weiß nicht, es ist auch schwer zu glauben, sicherlich, wenn man davon jetzt nicht schon, wie du, etwas dran glaubt. Ich weiß es nicht. Dennoch finde ich, dass das natürlich zu einer guten Freundschaft oder zu einer Beziehung dazugehört, dass man sich solche Sachen auch erzählt. Ja. Das ist ja nur auch was ganz Intimes deiner Person, dass du diese Fähigkeit, oder wie eine Fähigkeit will ich auch gar nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht, wie man das nennen kann. Dass du das hast auf jeden Fall. Und das muss man sich ja austauschen können, wenn man eng vertraut ist miteinander. Ich würde es auf jeden Fall erzählen. Und wenn, ich glaube schon, dass sie es auch gut auffassen wird, wenn sie dich sehr gerne hat und dich respektiert. Ja. Wir hoffen mal, dass dieser Traum mal nicht... Andere Frage noch. Gab es denn auch schon mal Träume, die so realistisch waren, wie der Japan-Traum beispielsweise, und dass sich das dann nicht bewahrheitet hat? Ja, ich hatte schon geträumt, dass auch in New York ein Erdbeben war. Es war auch ähnlich wie in Japan, das habe ich stand da wieder rum und alle Menschen liefen weg und so. Aber das ist jetzt ja nicht eingetreten. Es war auch ein sehr schweres Erdbeben wieder. Also hoffen wir, dass dieser Traum auch nur ein Traum war. Ja, und dass das nicht eintritt. Und hoffen wir, dass du viel weniger oder gar nicht mehr solche Träume hast. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ich hoffe ja mal auf die Lottozahlen, aber... Ja, das ist natürlich ein schöner Plan. Das denke ich auch, wenn man so vorhersagen kann, dann man müsste die Lottozahlen träumen. Das wär's, ne? Tja. Das wär's. Das war ein Bündnis mit ganz nach oben. Ja, das wäre nicht schlecht. Alles Gute, Florian. Ja. Auf Wiederhören. Glück noch mit deiner Sendung. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Nach Florian kommt jetzt ein Mann namens Markus, 30 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Markus, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an und zwar noch zu dem Thema von gestern. Ich bin gestern nicht durchgekommen und... dramatische Lebensveränderungen. Genau. Mhm. Also es ist so passiert, 1987 ist mein Bruder mit Speiseröhrenkrebs ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Wie alt war dein Bruder damals? Der war damals 31. Mhm. Und wir haben damals ein bisschen hin und her gerätselt. Auf jeden Fall war Speiseröhrenkrebs, wurde dann hinterher festgestellt und er wurde daran operiert und einiges wurde daran gemacht. Speiseröhrenkrebs ist jetzt in den Medien ein bisschen bekannter geworden. So, wie soll ich sagen? Es wird ein bisschen mehr aufgenommen. Damals war es halt noch nicht so häufig und man konnte halt noch nicht mehr so viel machen nach der Operation. Er ist halt 1988 mit knapp 32 Jahren gestorben. Verhungert, sag ich jetzt mal, weil er dadurch nicht mehr essen konnte. Und hat man ihm denn einen Teil auf der Speiseröhre entfernt bei der Operation? Man hat ihm die komplette Speiseröhre entfernt. Und wie ist und ein Stück von der Lunge und ein Stück vom Magen. Dann hat man ihm den Magen bis an den Hals rauf wie eine Spirale rauf gemacht, raufgezogen und dadurch entstanden also fürchterliche Schwierigkeiten beim Schlucken. Da war also mit Schlucken war eigentlich gar nichts mehr, da blieb alles im Hals stecken. Und er ist dann regelrecht verhungert, weil er, weil das nicht funktionierte mit dem Essen, ist er auch nicht künstlich ernährt worden zum Schluss? Er hat sich also auch ein bisschen geweigert, weiter nochmal ins Krankenhaus zu gehen, weil er hat also... Das hört sich fürchterlich an und es hört sich so an, als hätte er ja auch sehr, sehr gelitten. Das also ich kann von mir selber, also eine Nudelsuppe, sag ich jetzt mal, da hat er sich an so einer kleinen Nudel so dermaßen verschluckt, dass man ihn also mit zwei Mann wirklich auf den Rücken klopfen musste und damit er wieder rauskam. Das hat sich dann irgendwie festgesteckt und dann... Da warst du ja noch ein recht junger Mann, als das alles geschehen ist. Da war ich doch mal 17. 17, 18 Jahre. Meine Mutter hat darunter sehr gelitten, die war also schwer Parkinson krank, hatte auch Magenkrebs. Die Sendung hieß ja gestern Dramatische Lebensveränderungen. Ich vermute mal, da du dich auch auf das Thema hin gemeldet hast, dass seit diesem Ereignis und seit dem Sterben deines Bruders, was du so miterlebt hast, hat sich dein Leben sehr verändert danach und dadurch? Ich sag mal so, ich persönlich habe sehr an meinem Bruder gehangen. Also wir haben viel, okay, mein Bruder war 15 Jahre älter als ich. Ja, aber es ist der große Bruder, aber das war wahrscheinlich das Idol, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Theater mit meinem Vater hatte oder sowas, oder mit meiner Mutter, bin ich immer zu meinem Bruder gelaufen und konnte mit ihm immer mal gut reden. Das war also eine super Sache. Und dann war er plötzlich weg. Dann war er plötzlich weg und dann hatte ich noch meine Eltern. Okay, das ist okay, sage ich jetzt mal so locker, aber... Wie lange hast du denn gebraucht, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, 12, 13 Jahre? Ich bin immer noch dran, ich bin immer noch abkauen. Ich habe immer noch ein Bild bei mir im Wohnzimmer hängen mit meinem Bruder, der war 1981 mit einem Bekannten in den USA mal so auf Urlaub und sind mit dem Auto durch die Gegend gefahren und da hat er mal irgendwie so ein Foto machen lassen. Ich habe das Foto immer noch so eingerahmt. Und bin großpostermäßig, also das ist die das ist die Antwort auf meine Frage, wie sehr sich dein Leben verändert hat. Es hat sich radikal verändert, wenn du heute nach 13 Jahren immer noch so sehr leidest daran und das nicht verwunden hast. Mein Leben hat sich so weit geändert. Ich bin also jetzt mehr oder weniger wieder auf dem Weg nach oben. Ich bin schwer dem Alkohol und den Drogen verfallen. Mehr dem Alkohol, ja. Also ich sag jetzt mal so. Weil du damit nicht fertig geworden bist. Ja, es lief halt schon vorher in den Jugendjahren, wurde halt ein bisschen was getrunken, sag ich jetzt mal. Aber danach konnte ich damit überhaupt gar nicht mehr aufhören. Und das wurde dann so extrem. Ich hatte also auch, ich habe ja gesagt, dass also meine komplette Familie gestorben ist. Also das lief also innerhalb von 3 Jahren ist meine Mutter danach gestorben. Mhm. Also ein Jahr später ist meine Mutter gestorben. 2 Jahre später mein Vater. Mhm. Und danach ist also meine Oma, also die war jetzt schon 89 Jahre alt. Mhm. Und ihr beide wart die einzigen Kinder, dein Bruder und du? Ja. Ja. Hm. Ja, also einen radikaleren Einschnitt gibt es ja kaum, wenn die ganze Familie innerhalb von ein paar Jahren wegstirbt. Und für mich ist das also doch schon ein sehr radikaler Einschnitt, weil das war eigentlich vorher eine sehr, sehr harmonische Beziehung zwischen allen Familienmitgliedern. Ja. Also es war kein Streit. Wir haben uns immer, also ich sag jetzt, eine absolut harmonische Beziehung. Würdest du sagen, dass der Tod deines Bruders dir am meisten zu schaffen gemacht hat von den Schicksalsschlägen, die du aufgezählt hast, ja. Mhm. Besuchst du sein Grab oft? Zu gewissen Tagen, sag ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich es wirklich brauche, sag ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich wirklich einen ruhigen Moment habe, wo ich sagen kann, jetzt muss man mal dahin, also jetzt nicht wegen der Grabpflege oder so, aber einfach nur zum Gucken, zum Wissen, zum Wiederbegreifen. Ja. Jetzt sind 12, 13 Jahre vergangen und du hast erzählt, dass dir das so schwer hat zu schaffen gemacht, dass du alkoholabhängig geworden bist. Wie geht's dir denn ganz aktuell im Moment? Hast du dich so einigermaßen im Griff und ist es im Lot? Ich habe mich kurz bevor das aus den Zügeln geraten ist, wieder gefangen, sag ich jetzt mal, aus eigener Kraft. Mhm. Weil ich habe mich wirklich hingesetzt und ich habe also auch Schwierigkeiten mit der damaligen elterlichen Wohnung gehabt, die ich damals gehabt habe. Ich habe also die komplette Wohnung, ja, was dazu kam, ich habe einfach alles liegen und stehen gelassen. Ich habe sie komplett vermüllt, die Wohnung, ne? Also die elterliche Wohnung. Mhm. Wie ist das denn jetzt? Hast du einen Beruf? Hast du einen Job? Ich bin am Arbeiten. Du bist am Arbeiten. Hast du eine Freundin oder eine Familie? Nee, ich bin so alleine. Mhm. Ich habe zwar ein paar Bekannte, aber nur Freunde, so, ja klar, aber so direkte Familienmitglieder oder sowas ist gar nichts mehr da. Wohnst du noch in der elterlichen Wohnung? Nein, ich habe eine eigene Wohnung jetzt hier. Will mich noch am Einrichten. Mhm. Lieber Markus, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Das ist wohl, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz, ganz schlimme Zeit, die du jetzt hinter dir hast. Und gut, dass du die Kurve gekriegt hast und dich in letzter Sekunde dann noch raus hast, selbst rausgezogen aus der Katastrophe des Alkoholismus oder was immer noch hätte passieren können. Ja, ich bin eigentlich immer noch dran. Ich meine, ich trinke immer noch mein Bierchen oder was auch so, ne? Mhm. Und dann, ich sag mal so, dann geht das noch. Aber es ist nicht mehr so extrem wie, sag ich jetzt mal, vor 2, 3 Jahren. Also da war ich also wirklich... Also jeden Tag voll. Ne? Alles Gute für deine Zukunft. Ja, Jürgen, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Ja, und viel Glück weiterhin. Ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Welt. Markus. Tschüss. Maria ist dran und Maria ist 26 Jahre. Hallo. Ja, hallo, hier ist die Maria. Hallo Maria. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, also bei mir geht es um Handys. Ganz einfach. Ah, um Handys. Ich habe 6 Handys. 6 Handys? Ja. 6 Funk... Ich finde das Wort Handy so bescheuert. Sagen wir mal Funktelefon. Funktelefon von mir aus, ja. Ja. Habe ich 6 Stück. Warum? Ja, weil es kommt halt immer wieder Neueres auf den Markt. Und das hat, das wie gesagt, das hat halt mehr Funktionen. Und wenn mir das gefällt, auch äußerlich, dann muss ich das halt einfach haben. Also du bist Handy-Funktelefon-süchtig? Ja, nee, ich bin nicht süchtig. So wollen wir es nicht nennen. Also ich muss jetzt sagen, ich selber finde, ich bin nicht süchtig. Nein, du hast so einen Funktelefon-Tick. Ja. So können wir es schon sagen. Ja, eigentlich, ja schon, ja. Sind denn die 6 Telefone alle auch in Funktion und Aktion? 3 Stück, ja. 3 Stück habe ich in Funktion, ja. Und die anderen liegen in der Ecke rum? Ja, das sind schon ältere Modelle, die benutze ich dann immer. Was ist denn dann dein absolutes Top-Modell im Moment? Also im Moment Nokia 8210. Das ist dieses ganz kleine, ne? Das ist das ganz kleine. Ah, das sieht schon sehr scharf aus, ne? Das sieht einfach super aus. Ich hab ja dieses hier. Das war vor 1,5 Jahren der Renner. Hey, da könntest du mir mal deine Handynummer geben. Das kann ich Das würde euch so gefallen, wenn ich dir durchgebe. Mittlerweile ist das ja schon ein dicker alter Kasten, ne? Ja, mittlerweile diese, schon, ja. Also das ist mir auch so groß, das gefällt. Und das hat die Antenne steckt draußen. Die Antenne steckt draußen, aber obwohl es ist sonst wunderbar. Lass uns nicht nur Werbung für Nokia machen. Ist egal, ja. Es gibt sicher auch noch andere, die du gut findest. Andere ja, Siemens. 35, Sony. Auch sehr schön, ja. Nun gibst du da ein Höllengeld für dieses Zeug aus. Ja, also gut, das hätte ich. Ich meine, die kriegt man ja günstig. Wenn man einen Vertrag abschließt, kriegt man die ja eigentlich relativ günstig. Ja. Das ist ein Dschungel, da kenne ich mich gar nicht so aus. Manchmal muss man viel bezahlen, manchmal wenig. Ja, das ist eigentlich nicht das Einzige, was halt teuer ist. Klar, das sind halt dann die Rechnungen, die kommen im Monat. Bist du denn so eine Quasselstrippe auch? Nee, telefonieren eigentlich weniger, eigentlich mehr so SMS verschicken. Also wer ist denn wir? Deine Freundin? Ich, mir und meine Handys. Ich und meine Handys. wem verschickst du denn SMS-Nachrichten? Ja, ich habe also viele Freunde, die Handy haben und... Es gibt ja so Anrufergruppen, da kann man dann 10 Stück auf einmal wegschicken. Ja. Und dann schicke ich da 10 Stück auf einmal weg und na gut, es summiert sich dann halt schon am Tag. Also. Es ist einfach irre im Moment, wenn man so durch die Straßen geht. Jeder Hampelmann steht da und ist am Drücken und das piepst und klingelt und man guckt und teilt sich Dinge mit, die man gar nicht mitteilen müsste. Wie viel, gut, aber es gibt da gute Sprüche und so. Ja. Und wie viele SMS-Nachrichten kriegst du denn oder versendest du am Tag? Also... Teilweise, ich sag jetzt mal, kann es bis zu 400. Nein. Doch. 400? Ja. Ich komme da maximal schnell. So oft auf 4 vielleicht oder 5 am Tag. Ja, das ist aber schnell passiert. Ich meine, wenn man 400? Ja. Dann bist du ja den ganzen Tag nur am Tippen. Ja, so. Und ich garantiere 90% Unsinn. Ja, teilweise sind sie halt lustig. Ich meine, das sind 95% Unsinn. Dinge, die nicht gesagt werden müssten. Ja, aber das ist ein Hobby. Ich meine, andere spielen Fußball und... Das summiert sich dann aber auch. So eine SMS kostet ja auch ein paar Pfennig, ne? Ja gut, natürlich. Das sind, die Rechnungen sind schon hoch. Das ist klar. Mann, sprich doch normal und richtig mit den Menschen. Nee, aber das macht doch Spaß. Ich meine, mein Freund, der ist ja wirklich stinkesauer. Er hat auch gesagt, wenn ich damit nicht aufhören will, er Schluss machen. Ja, so würde ich es auch machen, wenn ich dein Freund wäre. Also das ist doch nicht schlimm. Weil er geht ja am Wochenende auf den Fußballplatz und dann muss ich mit und muss mir angucken. Ja, wenn mir das nicht gefällt und ich packe mein Handy aus und fange an, dann motzt er wieder rum. Gut, man könnte sich aber euch so einigen, er geht auf den Fußballplatz am Wochenende ein paar Stunden und die paar Stunden darfst du SMS verschicken. Ich muss aber immer mitgehen. Er will, dass ich mitgehe. Ja gut, das ist natürlich nicht korrekt. Aber er hat halt jetzt auch schon gesagt, er will Schluss machen. Ich habe ihm halt gesagt, das meint, dann soll er es machen, ist mir egal. Hör mal, es ist doch eher auch ein bisschen ungewöhnlich für ein Mädel, dass du so technikbesessen bist, ne? Die allerneuesten Modelle. So, das war ich schon als Kleines. Warst du schon als Kleines? Ja, es gibt ja bald gar keine Steigerungen mehr. Bald sind die Dinger so klein, dass man sie vielleicht als Uhr tragen kann. Ne? Ja gut, zu klein soll es auch nicht werden, weil dann kann man schlecht eintippen. Aber ja, die werden irgendwann auf Sprache reagieren. Das ist ja noch besser. Ne? Da sage ich Maria, 26, SMS an Maria. So sage ich dann. Wie im Raumschiff Enterprise. Die sprechen ja auch immer so in ihre... Sehr stark, ja. Also das stark, fehlt mir noch in meiner Sammlung, gell? Und da muss ja so ein ganz kleines Bildschirmchen drauf sein, damit ich dich dann auch sehe. Mhm. Ne? Ja, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Was ist denn das nächste Modell? Was steht denn an? Ja, im Moment bin ich jetzt erstmal zufrieden. Jetzt erstmal abwarten, was noch kommt. Aber der ganz große Run wird ja beginnen in 2 Jahren, wenn diese UMTS-Funktelefone auf dem Markt sind. Mhm. Da kann man ja sich auch angucken. Und mit den Dingen kann man ja alles machen. Ne? Da kann man in Arizona durch die Wüste fahren und die Tagesschau gucken. Ja gut, oder ich meine, das ist jetzt übertrieben. Ich meine, dafür brauche ich ja eigentlich auch nicht. Das sagst du jetzt. In 2 Jahren wirst du ganz jeck drauf sein. Gut möglich, ja, glaube ich bestimmt. Das einzige Problem ist halt jetzt zurzeit auch bei der Arbeit, dass wir also ein Handyverbot gekriegt haben. Was machst du vom Beruf? Ja, ich arbeite in einer Fabrik. Ja. Und wir haben, also wie gesagt, ein Handyverbot gekriegt und war eigentlich mehr oder weniger schuld, weil ich halt während der Arbeit verschickt habe und jetzt habe ich halt mit meiner Arbeitskollegin ziemlich Stress und da halt wegen sauer. Siehst du gefährdest deine Arbeit und deinen Mann. Ja, ich weiß es ja, aber mein Chef ist ja sogar schon gekommen und hat gesagt, wenn ich damit nicht aufhöre, kriege ich eine Abmahnung. Aber ich kann es, es geht nicht, ich muss schreiben. Du musst SMS einfach verschicken. Du kannst nicht anders. Es macht einfach Spaß. Du sitzt vor diesem Gerät und es eine innere Stimme sagt, ich muss jetzt verschicken. Diese SMS muss einfach raus. Ne? Muss halt. Maria, übertreib's nicht. Nee, mach ich. Also der Mann ist wichtiger, der Job ist wichtiger. Schauen wir mal. Und lass dich nicht mit auf den Fußballplatz schleifen, wenn du keinen Bock drauf hast. Wo sind wir denn? Ja gut, aber das muss ich. Ich meine, er will das. Was ist denn das für ein Grund, wenn er das will? Wenn du es nicht willst, dann bleib zu Hause. Aber wenn ich das nicht mache, dann motzt er, wenn wir daheim sind. Und wenn ich SMS kriege, dann sagt er, ich muss dann mit, sonst darf ich das nicht mehr verschicken. Der macht halt blöd. Komplizierte Sache. Es setzt mich halt immer unter Druck. Ich finde das gemein. Grundsätzlich wollte ich nur sagen, dass du dich nicht unter Druck lassen setzen sollst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du findest doch auch nicht, dass ich süchtig bin, oder? Och, es klingt schon ein bisschen crazy, ne, wenn man das so hört. Ich habe jetzt echt gedacht, du sagst, ich bin nicht süchtig. Nein, das Wort Sucht wollen wir nicht gebrauchen. Dafür ist es zu ernst. Ne? Da habe ich hier schon viel zu schlimme Sachen gehört. Was ja, klar. Sucht, es ist ein heftiger Tick, sagen wir so. Und den Tick kannst du auch noch ein bisschen selbst manipulieren, ein bisschen in die Hand nehmen. Ja, klar. Glaube ich, du bist eine starke Frau. Und wenn du sagst, heute... Dankeschön. Heute... Nur 380 SMS, nicht 400, und dann wirst du das auch schaffen. Naja, das könnte hinhauen. Siehst du, so macht man das. Und jeden Tag zählen SMS weniger. Das ist gut, ja. Maria, alles Gute. Okay, danke. Und jetzt, während der nächsten 30 Minuten, wird keine SMS verschickt? Das schaffe ich nicht. Ich höre gerade schon. Das war mein Handy. Fies, ich höre es. Tut mir leid. Oh, alles Gute, Maria. Tschüss. Ja, okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. 1:31 und 6 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1:32 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Wir haben heute kein festes Thema, das heißt, ihr könnt ganz einfach anrufen und die Themen hier vorgeben. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist ein Namensvetter von mir, nämlich auch ein Jürgen. 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, ich bin Jürgen. Hi. Und zwar, bei mir ist folgendes Problem. Und zwar, ich wurde vor einem Monat von meiner Freundin verlassen und sie hat mich samt Kind, was einen Herzfehler hat, halt aus der Wohnung rausgeschmissen, weil sie bevorzugt, wieder feiern zu gehen und halt Drogen nimmt. Wie alt ist das Kind? 7 Monate. Mhm. Ja. Das wollte ich dir nur mal erzählen, das hat halt, also, da fing alles so an, wie das Kind geboren worden ist, hat sie sich halt nie um das Kind gekümmert. Mhm. Ich habe alles gemacht und dann hing sie jetzt mit den falschen Leuten rum und hat mir dann eines Morgens gesagt, dass ich mit dem Kind halt gehen kann. Mhm. Und hat mich dann einfach rausgeschmissen, ohne die Medikamente und so mitzugeben, ja, ohne Kleidung, ohne alles. Und seitdem lebe ich halt jetzt bei meinen Eltern. Das ist vor einem Monat passiert? Ja, genau. Du hast das, die Kleine ist eine die? Ja, genau. Und die Kleine mit zu deinen Eltern genommen. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Anderthalb Jahre. War sie vorher? Ja, meine längste Beziehung, ja. War die vorher auch schon mal so drauf, dass du diese Seite schon bei ihr kanntest? Ja, sie hat es mal erwähnt und alles, aber ob das jetzt wirklich alles so war, ich habe das nie gemerkt, weil ich mich mit Drogen überhaupt echt gar nicht auskenne. So war zwar am Wochenende immer was aufgekratzt und so, und das habe ich jetzt halt erfahren, wenn man solche Tabletten nimmt, dass man dann halt immer Du meinst, dass da Drogen heftig im Spiel sind? Ja, klar, ja. Ecstasy? Ja, so die geht, also feiern und alles, Techno und sowas. Hat sie während der Schwangerschaft die Dinger auch genommen? Nee, das kann ich nicht sagen, also weiß ich nicht. Ich habe zwar jetzt aufgrund des Herzfehlers, den sie hat, halt deswegen mal nachgefragt, ob das dadurch kommen kann. Da meinten halt die Ärzte nein, also sie wissen es nicht, weil... Man weiß es nicht, ne? Nee. Man weiß es nicht, man kann das ja gar nicht richtig sagen, das ist ja alles nicht erforscht. Vielleicht gibt es ja doch da auch einen Zusammenhang. Hat sie sich denn am Anfang wenigstens ordentlich und vernünftig um das Kind gekümmert oder auch nicht so? Ja, vielleicht einen Monat lang, danach überhaupt nicht mehr. Weil sobald das Kind geschrien hat und alles, ist sie ausgeflippt und alles. Also, Mein Gott, was ist das für eine Mutter? Die kümmert sich jetzt überhaupt gar nicht um das Kind? Ja doch, wir haben jetzt Kontakt, also ist alles vor Gericht, wir haben jetzt Kontakt miteinander, dass das Kind ab und zu mal sieht. Aber sie will es gar nicht ganz haben. Ja doch, jetzt auf einmal will sie es ganz haben, weil sie jetzt halt die Wohnung verliert und kein Geld mehr bekommt und arbeiten gehen muss. Dadurch will sie das Kind jetzt ganz haben. Du seid ihr ja nicht verheiratet, ne? Nee. Das heißt, du hast keine besonderen und dollen Rechte. Ja doch, der Richter hat sich jetzt schon vorläufig für mich entschieden, dass ich bei mir bleibe. Das heißt, der hat die Situation gesehen und das so beurteilt, dass mit ihr wirklich nicht viel los ist. Ja, ja, genau. Also der hat jetzt, ich habe ihm die ganzen Beweismaterialien und sowas gebracht. Und dadurch hat er sich dann jetzt erstmal für mich entschieden, bis die große Gerichtsverhandlung kommt. Also bis. Ja, warst du in die Frau groß verliebt mal? Ja, am Anfang ja. Mhm. Wann hat es denn so angefangen zu knacken? Und wann gab es die ersten Risse? Seitdem das Kind da ist. Seitdem das Kind da ist. Mhm. Ja. Als du gemerkt hast, dass sie sich auch nicht richtig um das Kind mehr kümmert. Ja, ja, genau. Ja, es ist auch immer ausgeflippt, wenn das Kind geschrien hat und alles. Mhm. Jedes Mal. Mhm. Was denkst du jetzt über die Frau, wenn du die Zeit mal so zurückblätterst, damals, als ihr euch kennengelernt habt und jetzt ihr quasi wahres Gesicht siehst? Kannst du das begreifen, dass jemand so auch so eine Seite in sich trägt? Nee, überhaupt nicht. Also es war auch mein größter Fehler, dass ich überhaupt mit ihr zusammengekommen bin. Mhm. Jetzt, wo ich halt jetzt, weil ich meine, ich komme mit dem Kind super klar. Also ich mache alles. Ich bin 24 Stunden für das Kind da, auch mit dem Herzfehler, weil ich muss immer in die Klinik fahren und alles. Mhm. Das heißt, bist du arbeitslos im Moment? Ja, ja, genau. Das heißt, du hast auch Zeit für das Kind. Ja, ja, genau. Und deine Eltern machen auch keine Schwierigkeiten und haben euch richtig. Nee, die haben mich direkt aufgenommen und die helfen mir finanziell und alles. Gott sei Dank. Ja, ich meine, ich habe auch jetzt vor einem Monat eine neue Freundin kennengelernt. Mhm. Ja, die doch, also die liebe ich jetzt schon mehr als wie die alte. Und die neue Freundin hat auch keine Probleme damit, dass du ein Kind hast? Nee, die hilft mir auch super dabei. Mhm. Sag doch mal was zu dem Herzfehler von der Kleinen. Wie schlimm ist das? Also wird in 2 Jahren operiert, bekommt jetzt halt ziemlich starke Medikamente. Mhm. Das erste Medikament, was sie 3-mal am Tag frisch hat, 11,9% Alkohol. Mhm. Ja, und 11,9% Alkohol? Ja, ja, genau. Und in 2 Jahren wird sie halt operiert. Was ist das genau für ein Fehler? Kannst du das erklären, was da nicht stimmt? Das ist in der, im Herz rechter Vorderkammer ist ein Loch. Mhm. Und, also ein großes Loch und in der Seitenwand oder so ein ganz kleines Loch. Und dadurch kriegt sie zu viel Blut in die Lunge gepumpt, was zu langsam wieder abläuft. Wird man das denn dann nach der Operation richtig hinkriegen können? Ja, klar. Also die Chancen? Einer der kleinsten Herzfehler, die es eigentlich gibt. Die Chancen stehen gut, dass sie ein ganz normales Leben mitführen können. Ja, klar. Irgendwann. Aber man kann ja jetzt vom Glück reden, dass sie dich hat. Wie, ja, dass deine Eltern so nett sind und euch aufnehmen und sie auch jetzt ein richtiges Zuhause hat. Ja, ja, das sowieso, ja. Was ich wollte das halt nur mal erzählen, wie manche Leute halt so schlimm sein können. Ja, klar. Was ist jetzt die Lehre für dich daraus? Hast du da ein bisschen skeptischer Frauen gegenüber geworden? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich vertraue ich im Moment gar keiner mehr, sagen wir mal so. Und ein zweites Kind möchte ich auch nicht mehr. In dem Sinne, im Moment. Aber du hast eine neue Freundin und hast schon gesagt, dass du doch auch schon ganz gut verliebt bist wieder mal. Ja, super sogar. Ja. Jürgen, du grüßt. Ja? Ja, das hat mich zwar am Anfang ein bisschen gestört, dass ich mich wieder so stark drin verliebt habe, aber alles super. Ne, ist doch wunderbar. Man muss auch immer wieder neuen Beziehungen und neuen Frauen eine Chance geben, auch wenn man einmal auf die Schnauze gefallen ist. Auch wenn man dreimal auf die Schnauze gefallen ist, kann die nächste Jahr wieder ein ordentlicher und guter Mensch sein. Ja, ja, klar. Grüß mir die Freundin, grüß die Eltern. Ja, mach ich. Und streiche die Kleine mal so in meinem Auftrag. Ja, mach ich. Okay. Tschüss, Jürgen. Jo, ciao. Tschüss. Petra, 39 Jahre alt, morgen. Ja, hallo. Ja, Petra. Dein Thema. Mein Thema war die Woche schon mal drauf. Ich bin heute nochmal zurückgerufen worden. Du wolltest nochmal mit mir reden. Ich weiß es nicht. Das haben meine Kollegen gemacht. Ich ja, und zwar war das Thema mit dem, dass man Geheimnis hat oder jemanden belügt die ganze Zeit oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich bin auch so aufgeregt jetzt. Ja, sag mal ganz einfach, um was es bei dir jetzt geht. Bei mir geht es darum, dass ich meinen Mann, meine Mutter, meine Familie immer belogen habe. Mhm. Und meinen Mann über 1,5 Jahre belogen habe, weil ich erst gesagt habe, dann kommt das Geld. Das ging halt ums Geld da. Und das kommt doch erst nicht zu. Ach, jetzt weiß ich. Ja, ja, ja, ja. Und wir haben am Dienstag miteinander gesprochen. Ja, jetzt weiß ich, ja, ja. Wir fassen das mal eben für die Leute zusammen, die am Dienstag nicht dabei waren. Ja. Das war ganz dramatisch mit dir. Ja. Ihr habt einen Konkurs gehabt. Ja, genau. Ne? Das ist jetzt kompliziert, das müssen wir nicht alles erklären, nee. Aber auf jeden Fall steht euch eine sehr hohe Geldsumme zu, die weit in die Hunderttausende geht. Ja, richtig. Aber ich fasse es mal eben zusammen, ne, für die anderen Leute. Ja. Aber diese Summe wird erst nächstes Jahr kommen. Richtig. Und seit 2 Jahren belügst du deinen Mann und sagst, das Geld ist da. Ja, das kommt und kommt. Es kommt und ihr habt ihre Schulden gemacht schon. Ja. Und du Arme, traust dich nicht, deinem Mann die Wahrheit zu sagen, richtig, weil du ihn so lange belogen hast. Ja. Und Ja, was ist jetzt passiert? Hast du es ihm gesagt? Ja, heute. Du hast es ihm heute gesagt? Ja, ich habe es ihm heute gesagt. Und? Er hat ganz toll reagiert. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Sag. Also heute gegen Nachmittag, er kam vom Arzt zum Ludwigshafen und da habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit ihr reden und da haben wir auch gespielt und da habe ich dann halt angefangen. Weil er angefangen hat, mir das schon mal gefragt nochmal, hat der Anwalt nochmal zurückgerufen, weil ich dachte, nein, wir reden heute Abend drüber. Mhm. Dann habe ich das Thema dann angeschnitten und habe dann gesagt, dass ich dann bei dir angerufen habe und dass ich jemand gebraucht habe, Fremden. Ich muss da mal eben unterbrechen und den Leuten, die am Dienstag nicht dabei waren, heute Abend eingeschaltet sind, ich muss euch nur mal sagen, dass die Petra irrsinnige Angst hatte, weil sie ihren Mann so sehr lieb hat und so ein schlechtes Gewissen hat, dass sie ihn 2 Jahre belogen hat. Ja, auch meine Mutter und alle belogen hat, ne? Und du hattest natürlich auch eine Riesenangst, dass dein Mann dir das nicht verzeiht. Ja. Ihr habt ja eine Familie, ihr habt 3 Kinder, glaube ich, ne? Ja, 3 Kinder und einen großen Sohn. Ja, genau, so war das. Ne? Ja. So, jetzt hast du es ihm gesagt. Und dann die spontane Reaktion. Die spontane Reaktion, er hat erstmal gar nichts gesagt und war ganz ruhig und hat dann gesagt, ach, das schaffen wir jetzt auch noch bis zum nächsten Jahr. Ich hätte mir das... Das hast du dir im Traum nicht so vorgestellt? Nee, hab ich mir nicht. Mensch, Petra, da bin ich aber froh, dass du das gesagt hast. Ich habe dann meiner Mutter gesagt, dass ich heute wahrscheinlich nochmal drankomme und... Ja. Ich hoffe, dass sie zuhört und dass ich ihr nochmal sagen kann, wie lieb ich hab und dass es mir immer leid tat, dass ich ihr auch wehgetan habe. Also, der Mann weiß jetzt Bescheid und die Mutter... Ich hoffe doch, dass meine Mutter jetzt gerade auch zuhört und mein Sohn und mein Bruder redet 8 Jahre schon nicht mit mir und da muss ich auch nochmal... Moment, aber du hast es jetzt deinen Eltern, der Mutter hast es auch gesagt. Meine Mutter habe ich jetzt über den gesagt. Ach, hier übers Fernsehen jetzt, übers Radio. Die wird natürlich jetzt auch da sitzen zu Hause und denken, was hat die Petra denn da gemacht? Ja. Aber es ist ja alles nicht so schlimm. Ihr habt euch jetzt zwar verschuldet, aber ihr kriegt das Geld ja natürlich. Das ist ja das Gute. Und dein Mann hat vollkommen locker und cool reagiert. Ja, wirklich, ganz toll. Also ihr habt jetzt auch schon Schulden von 150.000 Mark, ne? Hast du gesagt. Ja. Aber es kommen noch viele 100.000 Mark kriegt ihr. Ja, Gott sei Dank. Ja. Dir fällt ein Stein vom Herzen. Oh ja. Du schwebst im 7. Himmel. Ja, mit meiner Mutter, da ist ja soweit alles klar, wenn ich das noch mit meinem Bruder hinkriege, mit dem ich schon jahrelang nicht mehr rede. Ja. Also der mit mir jahrelang nicht mehr redet. Und das wäre dann schon schön, ja. Ja, das war der Dienstag. Die Sendung hieß meine Beichte, ne? Ja, meine Beichte. Mir ist vorhin nicht angefangen zu kommen. Ich habe jetzt so lange gewartet. Ich bin kurz nach Einschlag gerufen worden, war die ganze Zeit in der Leitung und mir war es an das Thema weg. Und die Petra war ganz aufgeregt und hat gesagt, ich muss dir beichten, dass ich meinen Mann seit 2 Jahren belüge mit so viel Geld. Und Mensch, gut, dass du es gesagt hast, ne? Wieder mal eine Lehre, dass man schnell aussprechen muss, wenn man auch Angst hat. Ja, aber manchmal ist es gar nicht so einfach. Nee, aber vielleicht war dein Fall ist ein gutes Beispiel für andere, die in ähnlichen Situationen sind. Raus damit. Ja, natürlich. Man muss doch damit sein, auch wenn es jetzt anders ausgegangen wäre. Klar. Man muss einfach doch Sicherheit sagen. Was vermutest du jetzt, wann die große Kohle kommt? Nächstes Jahr? Nächstes Jahr, Ende Januar, Anfang Februar kommt. Im nächsten Jahr schon? Mhm. Ach, das ist doch nicht mehr lange hin. Und dann gibt's eine Sause, dann fließt der Champagner. Dann fließt der Champagner. Dann seid ihr fein raus, ne? Ja. Herzliche Grüße an den Ehemann, an die Mama. Mama, nicht böse sein. Die Petra hat es nicht böse gemeint. Und lasst es euch dann nächstes Jahr mit der vielen Kohle gut gehen. Ich melde mich dann mal. Das nochmal, ja. Jo, okay. Ich mache dann nochmal eine Sendung über Millionäre. Oh Gott. Da möchte ich nur mit Millionären sprechen und somit dann auch mit der Petra. Oh Gott, ja, okay dann. Alles Gute, Petra. Tschüss. Jo, tschüss. So wollen wir das. Das sind doch schöne, schöne Nachrichten. Wen haben wir jetzt? Das muss ich mal wieder üben. Pirito, stimmt das? Ja, genau. Was ist das für ein Name? Morgen Jürgen. Morgen. Ein italienischer Name? Ein italienischer, ja. Pirito. Klingt lustig. Jürgen, ich möchte über die Macht der Medien sprechen. Über die Macht der Medien. Genau, und zwar finde ich es richtig grausam, wie in letzter Zeit das Fernsehen und Zeitung so dermaßen mächtig geworden sind. Mhm. Sprich, als Beispiel jetzt bei Big Brother, wie man meiner Meinung nach diese Manipulation von außen, wie man Leute manipuliert, die so handeln, dass bei Fernsehzuschauern diese Spannung erweckt wird. Also meiner Meinung nach, wie man Leuten zu Marionetten im Fernsehen selber so rüberbringt. Das macht mir richtig, also zu denken. Aber meinst du nicht, dass man das in anderer Form, vielleicht nicht so durchschaubar, auch schon früher genauso gemacht hat? Doch, denke schon. Hm. Nur, ich sag mal, um jetzt nicht vom Thema abzuweichen, genau das Gleiche sag ich jetzt mal auch mit dem, was jetzt mit dem Christoph Daum zum Beispiel. Hm. Der ist ja zum Beispiel, so viele Sachen sind über die Medien selber hochgespielt worden. Ja, es ist eine Hetzjagd passiert mit dem Daum. Ich will jetzt nicht hin und her pendeln zwischen diesen zwei Themen jetzt, aber im Grunde genommen finde ich es wirklich sehr, sehr schade, dass... Ich komme gerade mal auf eine abwegige Idee. Du hast einen italienischen Namen. Ja. Du bist Italiener. Ich bin Italiener, Lebst du immer in Deutschland oder pendelst du irgendwie hin und her? Nein, ich lebe hier in Deutschland. Ich bin auch hier in Deutschland geboren. Bist du manchmal in Italien? Bitte? Bist du manchmal in Italien? Ja. Und du sprichst auch perfekt Italienisch. Ja, doch, spreche ich. Ich frage dich mal, das ist gerade eine gute Gelegenheit, weil ich sonst gar nicht in die Situation komme. Du hast gerade das Stichwort Big Brother gebraucht. Genau. Gibt es in Italien auch Big Brother? Ja, das gibt es auch bei uns. Wollte ich auch ansprechen. Und läuft das genauso ab wie hier in Deutschland? Du kannst es ja nur vergleichen. In meinen Augen ist es reeller bei uns. Was heißt das? Also das heißt... Ach, da gibt es noch mehr Sex in Italien. Bitte? Wenn es reeller ist, heißt realer, ja? dann gibt es noch mehr Sex in Italien bei Big Brother, oder wie? Nicht unbedingt mehr Sex, nein. Nein. Nein. Letztendlich denke ich sogar, dass es hier fast drauf rauskommt. Immer, dass man die durch gewisse Sexspiele, sag ich mal, die ab und zu mal eingeblendet werden, dass dann diese Neugier, diese Anspannung erweckt wird. Aber letztendlich führt es doch alles darauf hinaus, ist es diese Soap, die soll halt nur klar machen, wie das Leben in den Häusern, in den Wohnungen, verschlossene Türen ist. Also, du kannst so einen richtigen klaren Unterschied zwischen Big Brother Italien und Big Brother Deutschland nicht so richtig sagen. Doch, bei uns ist es so, es ist das, dieses Stück Langweilige, beziehungsweise wo man sich besser mit identifizieren kann. Mhm. Hier, finde ich, kann ich mich nicht so sehr identifizieren, weil es steuert immer nur auf diese Anspannung zwischen Klicken und so weiter und so fort. Mhm. Ich meine, das gibt es im Leben auch. Also, ist ja interessant. Also man liest ja beispielsweise, in Amerika funktioniert es überhaupt nicht, Big Brother. Mhm. Gucken die Leute sich nicht an. Dann hört man in Spanien, dass es dabei richtig kracht in den Federn, weil da sehr viel Erotik und Sex angesagt ist, sehr viel nackte Haut gezeigt wird. Von Italien hatte ich noch gar nichts so gehört. Wie ist denn das in Italien? Duschen die da auch alle im Badeanzug oder in der Unterhose? Ja, auch unterschiedlich. Also die meisten in Badeanzug. Auch. Komisch, obwohl in letzter Zeit in Italien habe ich immer mehr den Eindruck, dass die Leute, wie hier, sag ich das mal, richtig offen sind. Ja, also, deine Grundthese ist, es wird zu viel Macht ausgeübt von den Medien und es ich wird zu viel... Ich finde schon, also mich stört am meisten diese Manipulation der Leute. Ja. Das heißt, die Würde der Leute wird nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Die einzelnen Leute jetzt bei Big Brother in dem Container drin, beziehungsweise sprich jetzt so Leute, die, wie was ich jetzt angeschnitten habe bei Christoph Daum, dass so Leute, die richtig publik sind, dass man die so richtig zappen lässt. Das ist die, da würde ich mich bei dir völlig anschließen. Und bei Big Brother allerdings denke ich, die Leute wissen, was auf sie zukommt, die da freiwillig mitmachen. Die sind alle öffentlichkeitsgeil, die wollen alle berühmt werden, dann müssen sie halt auch damit zurechtkommen, welche Auswirkungen das dann auf die hat. Das war eine Medienkritik in später Nacht von Pirito. Genau, Jürgen. Ansonsten dir und dem Team meine höchsten Glückwünsche. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Pirito. Tschüss. Jetzt haben wir auch heute den Abend der seltsamen Namen. Nach Pirito kommt ein Mensch namens Papua. Stimmt das? Ja, schon mal. Oh, eine Frau. Ja. Papua, was ist das für ein Name? Ein hebräischer Name. Ein hebräischer Name, wie schön. Mhm. 21 Jahre alt. Ja. Eine schöne Stimme. Danke. Papua. Ja. Hat mich angerufen. Was ist dein Thema? Juden und Moslem. Juden und Moslem. Ja, ich bin eine Jüdin. Ja. bin schon seit knapp 3 Jahren mit einem Moslem zusammen. Mhm. Mein Vater hat mich verstoßen. Ich habe mir versucht, so immer das Leben zu nehmen. Ja. Ihr lebt aber in Deutschland. Ja, wir leben in Berlin. Ja. Mhm. Dein Freund ist welcher Nationalität oder die Familie kommt aus welchem Land? Ja, Griechenland eigentlich, aber das sind griechische Türken. Mhm. Mhm. Und haben halt die Tradition von den Türken halt, sag ich mal. Mhm. Also sprechen fließend Türkisch und sind Moslems. Du bist mit ihm 3 Jahre zusammen. Mhm. Deine Familie, deine jüdische Familie hat dich verstoßen, weil du einen Moslem als Freund hast. Mhm. Wie, mit welcher Begründung? Ja, also wir Juden, wir dürfen nicht mit Moslems zusammen sein, weil wir mit ihnen ja verfeindet sind. Egal welche Art und welche Art und Weise, woher sie kommen oder so, es ist einfach egal. Ist das ein biblisches Gesetz, dass ihr das nicht dürft, oder ist das eine Folge der aktuellen Politik? Nein, das ist einfach die Tradition. Mhm. Ja, und jetzt ist das Problem halt, dass ich bin jetzt 3 Jahre mit ihm zusammen und war bei seiner Familie, die haben mich dermaßen zur Sau gemacht, dass ich wohl die Ehre von denen in den Dreck schieben würde. Also seine Familie auch? Ja, ja. Ich rede gerade von seiner Familie. Und dass die mich überhaupt nicht akzeptieren. Also er ist heute auch nicht gekommen, hat sein Handy ausgemacht, denke ich. Mhm. Hat er auch, weil sie ihn auch dermaßen beeinflussen. Also ich höre ja immer schlimme Sachen hier von deutschen und türkischen Verbindungen. Und du weißt vielleicht, wenn du diese Sendung manchmal hörst, dass ich einen mega Hals habe, wenn ich diesen Quatsch höre, dass türkische Familien sich gegen Deutsche... Ich bin ja keine Deutsche. Nein, nein, ich zähle das gerade nur mal auf. Und dass sich die Deutschen aufregen, wenn da ein türkischer junger Mann oder junge Frau in die Familie kommt. Und jetzt höre ich das bei euch, dass es ganz genauso ist. Ja. Es ist doch verrückt, es ist doch Wahnsinn, es ist doch bekloppt. Ja, schon richtig. Naja, und ich leide auch unter sehr starken Depressionen. Mhm. Also, ich habe Angst, ehrlich gesagt, einsam zu sein, weil ich ja jetzt schon, also meine Familie verloren habe und halt, also Angst habe, dass ich ihn auch verliere, wie es zur Zeit so aussieht. Weißt du, Papua, letztendlich predigen doch alle großen Weltreligionen die Liebe. Die Juden machen das, die Christen machen das, die Muslime machen das. Ja. Und alle sind so engstirnig und widersprechen dem großen Gesetz. Ja, und sind rassistisch. Ja, Juden sind rassistisch. Moslems sind rassistisch. Deutsche sind rassistisch. Mhm. Ja. Wie geht es jetzt weiter bei euch? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Weil ich kann mir das Leben ohne meine Eltern, was ich jetzt eigentlich lernen muss, was ich aber noch nicht gelernt habe, nicht vorstellen. Genauso ohne meinen Freund. Mhm. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Ich sehe dann einfach in meinem Leben gar keinen Sinn mehr. Du hast im Moment gar keinen Kontakt zu deinen Eltern? Nein. Was ist denn das für eine Schicht? Was sind deine Eltern vom Beruf? Meine Mutter ist Bankkauffrau und mein Vater ist selbstständig. Mhm. Und dein Freund hat auch keinen Kontakt zu seinen Eltern im Moment? Doch, er wohnt und lebt dort. Kriegt er denn nicht massiv und ständig Druck, dass er mit dir zusammen ist? Ja, deshalb denke ich mal, ist er heute auch nicht erschienen. Hm. Was vermutest du denn, wie er sich entscheiden wird? Wird er eher dem traditionellen Druck nachgeben? Ich denke schon, ja. Das heißt, du hast die Sorge, dass er sich von dir trennt? Ja. Und du stehst ganz alleine da? Ja. Du hast deine Familie verloren? Würde deine Familie dich dann wieder aufnehmen? Nein, ich hatte vor kurzem Geburtstag und es kamen nur Drohbriefe von meinen Eltern. Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben, sowas, dass Eltern so sind. Doch. Vor allem mein Vater. Der ist halt sehr... Ja, und der ist halt sehr krass irgendwie. Und da helfen keine Argumente. Das ist wahrscheinlich ein gebildeter Mann, mit dem man doch eigentlich reden kann. Es nutzt nichts. Nicht, wenn es darum geht. Weil ich hatte eine Cousine, die ist Tali, war mit einem Araber, also sie lebt in Israel. Und sie wurde gesteinigt von ihrer eigenen Familie. Also ich trage noch ihr zweiten an. Und sie ist von jüdischen Leuten gesteinigt worden? Ja, von ihrem eigenen Vater. Und ich habe auch Angst, irgendwie, weil ich habe alles auf eine Karte gesetzt, irgendwie, was mein Freund auch angeht, und habe dabei meine Familie verloren. Und wenn ich ihn auch noch verliere, weiß ich nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung dann. Ich habe so Sorge, was du sagst, Papur. Ja. Es klingt daraus so eine Verzweiflung und so eine vollkommene Ausweglosigkeit. Und die Andeutung war ja gerade schon nicht nur eine Andeutung, sondern... Ich habe keine Angst vor dem Tod, ehrlich nicht. Ich meine, wenn man schon so alles verliert, die man liebt, ja, wo man alles so viel durchgemacht hat, dann hat man keinen Bock mehr irgendwie. Aber es darf nicht sein, dass du wegen so einer Verbohrtheit auf allen Seiten, dass du dein Leben auch noch wegschmeißt, Papur. Das darf nicht sein. Ja, also ich möchte auch nicht gerne alleine sein dann und verhasst werden von allen. Gibt es denn irgendeinen in deinem Verwandtschaftsfeld, der noch zu dir hält? Niemand. Niemand? Nee. Hast du Geschwister? Ja. Wie viel? Eine Schwester noch? Ja. Und wie alt ist die? 17. Und die hat auch keinen Kontakt mit dir? Nein. Du lebst allein im Moment in einer eigenen Wohnung? Ja. Richtig. Was meinst du denn, wann dein Freund sich entscheidet? Hast du das Gefühl, dass da jetzt was in der Luft liegt? Der hat zu mir gesagt, weiß nicht selber, was er machen soll. Also er kann sich nicht trennen und wenn ihn jetzt seine Eltern verheiraten sollten, also er weiß auch momentan nicht. Mich wundert, dass er jetzt quasi einknickt. Das läuft ja nun schon seit einige Jahre mit euch beiden. Ja. Und da hat er sich immer durchgesetzt und hat gesagt, ich stehe zu meiner Freundin. Die Eltern wissen, dass er bei mir ist, ja. Und er ist jetzt mürb und du meinst, er knickt ein. Ja. Ich finde es so traurig. Ich finde es unglaublich traurig und erschütternd und empörend, was ich höre. Aber ich finde es noch viel schlimmer, wenn du dann daraus die Konsequenz ziehen würdest, Papu, dass du dein Leben hinschmeißt. Ja, was soll ich denn noch zu verlieren, du mir? Du bist eine junge Frau von 21 Jahren. Du machst im Moment eine Mega-Krise durch. Aber diese Krise bedeutet nicht, dass dein ganzes Leben dadurch versaut ist. Es wird auch da. Natürlich ist mein Leben versaut. Aber nicht für immer. Aber nicht für immer, Papu. Im Moment ist es eine schlimme, ganz schlimme Sache, in der du lebst. Was erzählst du denn da? Echt, sowas verstehe ich nicht. Ich verstehe euch echt nicht, weil ganz einfach dadurch nicht, weil ich meine, wer lebt denn gerne alleine, wo man verhasst wird von den eigenen Eltern, wahrscheinlich noch den Freund verliert und man sitzt dann ganz alleine da. Man hat niemanden und ich weiß nicht, das ist kein Leben für mich. Nein, kann ich so nicht akzeptieren. Nein, das ist mit Sicherheit kein Leben für auf die Dauer, aber es wird doch auch da wieder einen danach geben, Papur. Nee, glaube ich nicht. Mm-mm. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich glaube das ja. Ich glaube das ja. Und wenn der Schmerz auch jetzt... Glauben, was du willst. Ich glaube das nicht mehr. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr die Kraft mehr dazu, irgendwie zu kämpfen und zu weinen. Und ich habe also keinen Spaß mehr an dem und das schon seit Jahren. Ja. Und da hat man keine Lust mehr. Ich möchte sehr gerne, wenn du mir den Wunsch erfüllen kannst, dass wir jetzt gleich im Gespräch bleiben, wenn diese Sendung vorbei ist. Ja. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen? Ja. Ich muss nämlich jetzt hier offiziell mich von dir verabschieden. Ja. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und ich rufe gleich nochmal an. Okay. Okay, bis gleich. Dann, Domian. Tschüss. Danke. Bis Tschüss. Gleich. Das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Tim Stienauer, Angela Koch und Dirk Windhüsen und Elke Büchter. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Helden und Lebensretter. Und als Hinweis jetzt schon mal an euch, nächste Woche Freitag findet diese Sendung nicht statt im Radio, auch nicht im Fernsehen.